Ich habe jetzt hier auf Aufnahme gedrückt. Ja. Sie müssten jetzt nochmal von Anfang an beginnen. So, ja, also ich hatte einen Unfall gehabt am 3.3. und habe den Innenknöchel zersplittert, getrümmert und wurde in der Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden operiert, habe aber 6 Stifte, also Nägel reinbekommen und wurde nach ca. 2 Wochen entlassen. Kann bis zum heutigen Tag nicht richtig laufen, unter anderem auch deshalb, weil die Schrauben so sitzen, dass also eine Bewegung nicht möglich ist. Die Schrauben sind auch ein Stück zu lang, die schmerzen sehr und das ist also der Grund, warum ich ein chronisches Schmerzsyndrom jetzt habe. Nennt sich auch Morbus Sudeck. Die Schrauben sollen jetzt entfernt werden. Ich war zwischenzeitlich, weil es so dramatisch schlimm geworden ist und der Durchgangsarzt die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollte, angehalten worden in die BG, weil es ein berufsgenossenschaftlicher Wegeunfall war, sollte ich in die BG nach Frankfurt gehen. Und ich habe mich dann dort gewundert. Ich bin also nicht chirurgisch aufgenommen worden, sondern schmerztherapeutisch. Dort hat man mir also bis zu 17 Tabletten verordnet, die ich dann gegen meine Schmerzen nehmen soll. 17 verschiedene? Bitte? 17 verschiedene? Ich glaube 6 oder 7 verschiedene, aber davon reichlich viel. Das fängt an bei Voltaren-Tabletten, Novalgin, Ibuprofen, geht dann über Tilidin, was bereits schon ein Opiat ist. Und dann hatte ich noch verschiedene Pflaster auf dem Fuß, die dann die Haut betäuben sollen. Das nennt sich Versatis-Pflaster und hat den Wirkstoff Lidocain. Und ich habe eins nicht gemacht, ich habe denen nicht gesagt, dass ich die Tabletten nicht nehme. Ich habe das für mich behalten. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich niemals Tabletten nehme, niemals. Mein ganzes Leben lang nehme ich keine Tabletten, gar nichts. Egal, was ich habe. Okay, ich habe schon mal ein Ibu genommen, wenn ich extrem Kopfschmerzen habe, kommt alle 3 Jahre mal vor. Und ich habe auch jetzt durch den Unfall bedingt 2 oder 3 Sachen per Tropf bekommen. Aber alles andere habe ich gesammelt in meiner Handtasche, habe das hier auch liegen. Das sind über, ich glaube, 600 Tabletten. Ich habe das nicht genommen, ich habe denen das aber nicht gesagt. Ich bekomme das Zeug weiterhin verschrieben und habe mich gewundert, warum ich in der Abteilung Schmerztherapie lande und nicht chirurgisch, weil ich ja doch ein chirurgisches Problem habe. Ich habe ja den Innenknöchel zertrümmert und den Talus zertrümmert. Dann bin ich entlassen worden und jetzt sagt man plötzlich, ich sei austherapiert. Und ich habe durch Zufall, durch einen ganz dummen Zufall mit einer jungen Ärztin, meinen Entlassungsbericht gesehen. Und da steht drin, dass ich eine Persönlichkeitsstörung hätte. Und das habe ich jetzt mal gegoogelt, diese Persönlichkeitsstörung. Und da gibt es 9 Merkmale. Und da trifft wahrhaftig nur eins zu, nämlich das in 2 Sachen treffen zu. Nämlich eine extreme Wut, die habe ich manchmal, das ist richtig. Und dass ich sehr so aufgebracht bin, ein sehr lebhafter Mensch bin, ja. Aber das allein an der Borderline-Störung festzumachen, ja, alles andere, was ein Borderliner ausmacht, trifft auf mich nicht zu. Absolut nicht. Und ich kriege diese Diagnose einfach reingeknallt. Und jetzt 4 Wochen später oder 5 Wochen später kriege ich plötzlich einen Anruf von der BG. Es wäre jetzt Schluss hier mit meiner Krankmacherei. Und ich wäre austherapiert und ich könnte laufen. Und dann sage ich, was denken Sie denn? Ich kann überhaupt nicht laufen. Ich habe Schmerzen wie verrückt. Und die Nägel sind auch noch drin. Und ich finde auch mit Krücken keinen Job. Ja, das kann ich gar nicht machen. Und eine Verletzung in dieser Art dauert bis zu 1,5 Jahren. Und ich muss auch noch Therapie machen. Das heißt, mein Fuß ist noch dick. Ich habe noch Wassereinlagerung. Ich muss noch Lymphdrainage bekommen. Und ich muss auch das Laufen erst wieder lernen, weil bei mir alle Muskeln und alle Sehnen sozusagen verklebt sind. Es ist alles erstarrt, weil ich ja nichts machen kann. Und dann hat der Arzt gelacht und ich habe ihn dann gegoogelt. Der heißt Dr. Leutelt, Bernhard Leutelt und kommt aus Wiesbaden-Nauroth. Und dann war ich doch sehr erstaunt, dass ich eben gesehen habe, dass dieser Arzt total im Verruf ist. Und dann machen Leute einen öffentlichen Aufruf, wer denn auch Probleme genau mit diesem Arzt hat. Und es ist so, in Frankfurt kommt man an diesem Arzt nicht vorbei, weil der ist derjenige, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, kriegt man einfach gesagt, sie haben sich hier alle 4 Wochen vorzustellen. Und nach den ersten 4 Wochen sagte der bereits zu mir, sie werden jetzt laufen. Na, bisher, wie stellen Sie sich das denn vor? Machen Sie nicht hier rum? Sie werden jetzt laufen. Und da habe ich gesagt, das können Sie mir gar nicht befehlen und ich werde einen Teufel tun, ich werde nicht auftreten. Das hat mir mein Durchgangsarzt verboten, das hat mir der Physiotherapeut verboten und mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das nicht möglich ist. Und ich habe Schmerzen, wenn ich auftrete und ich werde es nicht tun. Sie werden jetzt laufen, Sie werden gesund geschrieben. Und dann habe ich ihn ausgelacht und hat mir den nächsten Termin gegeben zur Vorstellung in 2 Wochen. Und da bin ich nicht hin, habe aber vorher angerufen, habe abgesagt. Und dann kriege ich von ihm einen Anruf und dann sagt er zunächst, die haben einen Termin, wo sind Sie? Und dann habe ich gesagt, wieso, wo bin ich? Das geht Sie gar nichts an, wo ich bin. Ich bin krankgeschrieben und es geht Sie nichts an. Sie haben einen Termin hier in der Klinik, Sie haben sich vorzustellen, sage ich, gar nichts habe ich. Das Einzige, was ich irgendwann mal muss, ist sterben und ich werde nicht in Ihre Klinik gehen. Ich lehne Sie ab. Sie sind für mich kein Arzt, Sie sind ein Vieh, habe ich gesagt, ja. Sie sind Vieh und zu Ihnen gehe ich nicht, ja, weil Sie sind für mich kein Arzt. Und ich habe Gott sei Dank in Deutschland die freie Arztwahl. Und dann wollte ich zu meinem Durchgangsarzt gehen, wollte mit dem über den Vorfall sprechen. Und da sagte mein Durchgangsarzt in Idstein, also 5 Kilometer weiter, tut mir leid, Frau Lang, Ihre Behandlung ist abgeschlossen. Wir hatten einen Anruf von der BG. Sie können ja wieder laufen, Sie sind völlig gesund. Und die Behandlung mit Ihnen wurde mir untersagt. Und wenn ich Sie weiter behandeln würde, müsste ich Ihnen Rechnung stellen. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren, habe erstmal durchgeschnauft, habe mich mit meinem Bekannten in Verbindung gesetzt, der bei Scientology schwer im Boot sitzt. Älterer Mann, der dort auch Seminare hält und jetzt auch im Moment bei der Ausstellung vertreten ist. Bei der Ausstellung in Bezug auf Psychiatrie? Ja, genau. Wo ist die Ausstellung? Die Ausstellung ist im Moment in Frankfurt. Zu weit weg. Mehrere Tage in der Leipziger Straße, soweit ich weiß. War noch nicht dort. Fahren Sie da auch hin? Ich möchte dorthin, ja. Tod statt Hilfe, glaube ich. Ja, kenne ich. Ich habe ja ungefähr 5 DVDs von denen. Ja, super. Aber ich hätte gerne Fotomaterial von der Ausstellung. Ja. Vielleicht können Sie mal selbst ein paar Bilder knipsen. Das ist der Herr Konradi. Den Kontakt kann ich Ihnen gerne vermitteln. Der Herr Bernd Konradi aus Idstein. Wollen Sie gerade mitschreiben? Es wird ja alles aufgenommen. Ja, das ist prima. Das wäre die 06126 für Idstein. Moment. Hm? Dann müsste ich hier dieses Textdokument, nein, das andere. Ja. Oder wieder eine ganz Kopie von, ist ja. Auch nicht, ich muss das neu starten. Ich kann Sie auch nachher nochmal anrufen, Ihnen die Telefonnummer nochmal durchgeben. Ich hab's doch gleich, ich bin doch am Computer. Also. So, K-O-N-R-A-D-I. Nee, C, Konradi mit C, Entschuldigung, Bernd. Habe ich ja. Ja, Bernd Konradi, 06126. Nur Handy? Nein, das ist Festnetz 06126. 126, ja. 513, ach Quatsch, 06126, 560-100. Also 560100. Ja, richtig. Und mit dem habe ich auch gerade gesprochen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also diese Diagnose, ich habe jetzt plötzlich dieses Borderline drin stehen, bin angeblich gesund, bin austherapiert, kann zu keinem Arzt mehr gehen, habe die Schrauben drin, kann ich laufen und nicht und kriege keine Hilfe. Sie müssten sich an das Landesgesundheitsamt wenden, ja? Dort eine Beschwerde einreichen und schreiben, dass er sich der Straftat einer Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses schuldig gemacht hat. Ja, geht noch weiter, der ist mir irgendwie... Ist der mir hinterher? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Auf jeden Fall war ich vor 3 Wochen in Wiesbaden mit einem Freund unterwegs, auch mit Krücken. Und plötzlich sehe ich den in Wiesbaden, in einem Ortsteil von Wiesbaden, Wiesbaden-Bierstadt, im Kloppenheimer Weg am DM-Markt. Ich brauchte noch verschiedene Kosmetikartikel. Und ich bin ja nicht bettlägerisch krankgeschrieben und ich akzeptiere auch meine Krankheit nicht. Ja, ich sage, ich will laufen, ich versuche mit Krücken so gut wie es geht. Ich bin den ganzen Tag irgendwie auf dem Bein, weil ich auch keine Lust habe, dass ich eine Embolie oder so bekomme. Und er sieht mich und fotografiert mich und filmt mich mit dem iPhone und ruft mich eine Woche später an und sagt, ich habe Sie aufgenommen. Ich sage, was haben Sie? Ich habe Sie aufgenommen. Ich sage, ja, ich weiß, ich habe Sie auch gesehen. Das können Sie ja mal Gericht gegen mich verwenden. Das nützt Ihnen nämlich gar nichts. Ich werde Sie anzeigen wegen Stalking. Er hat mich wirklich fotografiert und behauptet jetzt, ich würde ja springen wie ein Reh. Stalking ist es, wenn er das wiederholt macht. Bitte? Stalking ist es erst, wenn er das wiederholt macht. Schade. Also dieser Mann ist sowas von im Verruf, ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich dagegen wehren soll. Für mich ist jetzt natürlich erstmal wichtig, dass ich weiterhin krankgeschrieben bin und dass ich vor allem die Versorgungsbehandlung bekomme, die ich brauche, bis ich richtig gesund bin. Und das Zweite ist, ich habe bis heute keinen Cent Geld von der BG bekommen. Keinen Cent! Wir haben bis jetzt noch weder ein Krankengeld, ich habe ja 6 Wochen Lohnfortzahlung gehabt, der Unfall war am 3.3. Die Lohnfortzahlung ist längst fällig, beziehungsweise das Genesungsgeld. Ich habe bis jetzt noch keinen Cent bekommen. Also wollen die rabiat Geld einsparen? Ja, durch diesen sogenannten Arzt? Ja, natürlich. Sie können den Arzt ja auch gerne mal googeln. Bernhard Leutelt. L-E-U-T-E-L-T. Leutelt. Ja, total verschrien. Und ich habe mich eigentlich gefreut, wie ich das gesehen habe. Ich habe gedacht, ich google den jetzt erstmal und guck mal, was man so über ihn findet. Wiesbaden? Er wohnt in Wiesbaden-Nauroth. Ortsteil Nauroth. Mit D, Nauroth. Wo findet man ihn? Den findet man in der BG Klinik. Der ist derjenige, an dem man nicht vorbeikommt. Wenn Sie ein chirurgisches Problem haben und sind entlassen, kriegen Sie auferlegt, Ihre Folgetermine in Frankfurt wahrzunehmen. Und dort kommen Sie an dem nicht vorbei. Und der sagt ganz klipp und klar, was wollen Sie denn? Sie laufen. Und da habe ich gesagt, ich laufe gar nicht. Sie werden laufen. Da habe ich gesagt, Sie haben mir gar nichts zu befehlen. Ich laufe nicht. Ich habe 6 Nägel vorne im Knöchel drin. Ich kann den Knöchel gar nicht bewegen. Ich darf überhaupt nicht belasten, ja. Ich würde meinen Knochen komplett kaputt machen. Ich habe einen Trümmerbruch im Sprunggelenk, ja. Und der will über die Menschen verfügen, ja. Und das habe ich ihm ganz klipp und klar gesagt. Dann bin ich zu meiner Schmerztherapeutin gegangen, die Frau Dr. Betschel. Dann bin ich gesagt, Frau Dr. Betschel, eins sage ich Ihnen, wenn ich in die BG komme, komme ich zu Ihnen. Sie waren meine Schmerztherapeutin, ich war nicht chirurgisch aufgenommen, sondern schmerztherapeutisch. Zu Ihnen komme ich, da habe ich auch kein Problem mit. Aber wir haben auch noch was zu klären, und zwar die falsche Diagnose. Und ich möchte wissen, wer sich erdreistet, ja, so eine Diagnose überhaupt zu erstellen und worauf das beruht. Und dann stehen Lügen in dem Entlassungsbericht. Da steht zum Beispiel drin, ich hätte mehrere Konsile gehabt. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich hatte ein einziges Konsil, weil ich Lähmungserscheinungen im Bein habe. Und da war ich für ganze 10 Minuten beim Neurologen. Und jetzt steht drin, mehrere Konsile bei Psychiatern hätten ergeben, dass ich eine Borderline-Störung hätte. Psychiater sind keine Ärzte, Psychiater sind geistesgestört. Mörder. Geistesgestörte, ja, Mörder. Und was ich noch gesagt habe, dann wurde mir auferlegt, Psychotherapie im Haus zu machen. Und dann bin ich zu einer Frau Seifert, Anna Seifert, und die gehört zu der Gruppe Kral mit K. Kral mit K und H. Und zwar sind die im Haus. Die gehören nicht direkt zur BG, aber die haben dort ihren Sitz und die behandeln die ganzen BG-Patienten. Und dann hab ich vor der gesessen und dann hat die gesagt, ja, wir werden dann Termine machen. Habe ich gesagt, wir werden gar keine Termine machen. Weil mein Bekannter, der Bernd Konradi, zu mir gesagt hat, das Einzige, was du brauchst, ist Kraft und die hast du und Lebenswillen und das hast du. Und Psychiater und Psychotherapeuten brauchst du nicht. Die rauben dir nur deine Zeit. Und dann habe ich gesagt, Bernd, da hast du vollkommen recht, die brauche ich nicht. Ich habe so viel Überlebenswillen und dann steht ein Scheiß in meinem Entlassungsbericht. Also so viele Sachen, wirklich jeder dritte Satz. Paranoide Vorstellung habe ich überhaupt nicht. Ängste habe ich in meinem Leben nicht gehabt. Innere Leere, sowas kenne ich gar nicht. Ja, ich kann mich vor Arbeit kaum retten. Ja, Freundeskreis oder Beziehung nicht aufrecht zu erhalten, stimmt auch nicht. Habe ich überhaupt nicht. Und mit Arbeitgebern habe ich auch keine Probleme. Ja, das ist alles überhaupt nicht wahr. Und ich bin so maßlos sauer darüber, ja, dass man hier irgend so eine Scheiße, so eine psychiatrische Scheiße übergestülpt kriegt und nachher als Idiot abgestempelt wird. Vor allem, das ist zu meinem Hausarzt gegangen. Das hat jedes Mädel, die beim Hausarzt arbeitet, gelesen. Ja, wenn ich da reingehe, die lachen mich hier aus. Ach, da kommt die Bekloppte wieder. Und ich habe da keine Lust drauf. Wie soll ich denn dagegen wehren? Ja, mit den gewissen Mitteln. Es ist, wie ich eben sagte, 278 StGB. Moment, das schreibe ich mal mit. 278 Strafgesetzbuch? Genau. Warten Sie mal, ich muss gerade... Und natürlich auch Betrug, weil er für dieses Falschgutachten noch Geld kassiert hat. Vor allem jedes Mal, wenn ich dann in dieser Klinik war, wurde wieder ein neuer Bericht erstellt. Mit jeder Vorstellung, wo ich dorthin musste, ja, wurde jedes Mal ein neuer Bericht erstellt und jedes Mal steht das wieder drin. Die Sprache ist undeutlich. Können Sie mit dem Mund näher ans Telefon gehen? Ja, natürlich. Ich sagte, bei jedem Besuch, ich war insgesamt 3 oder 4 Mal dort, wurde ein Bericht erstellt und in jedem Bericht steht derselbe Käse. Ja. Diese Herrschaften sind üblicherweise nicht in der Lage, irgendwelche eigenen Fehler zuzugeben. Denn wenn sie das täten, müssten sie theoretisch fast vielleicht über ihre ganze Berufslaufbahn zurückblicken und zugeben, dass sie fast immer so gearbeitet haben. Kuppel. Und das geht eigentlich nur ums Geld, ne? Ja, nicht nur um das, es geht auch um die Konkurrenz. Wenn die Konkurrenz korrupt und kriminell ist und dadurch einen finanziellen Vorteil erlangt, Ja. dann muss die andere Konkurrenz den gleichen korrupten Weg gehen, um mithalten zu können. Verstehen Sie Ja. das? Das ist ein Dilemma. Das heißt, selbst wenn Ihre Gegner es jetzt gut mit Ihnen meinen würden, in dem Moment, wo Sie es richtig machen, würden Sie wahrscheinlich pleite machen. Das ist das zweite Problem. So, STGB habe ich jetzt 200. 78. 278 STGB. So, diese Psychologin heißt Anna, Anna Seifert, Seifert. Und die gehört zur Praxis Kral, Krahl, Kral in Frankfurt. Und die haben ihren Sitz in der BDO. Und ich habe ganz klipp und klar gesagt, ich brauche sie nicht und ich will sie nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage Ihnen was, Psychiatrie ist Mord. Da hat die mich angeguckt und gesagt, ja, Psychiatrie ist Mord. Ich kenne genug Kinder, die mit Ritalin so gestopft werden. Ich kenne genug Leute, die irgendwelche Medikamente nehmen müssen und davon in Abhängigkeiten geraten und heute drogensüchtig sind. Ich brauche sie nicht. Und ich bin nicht mehr zu ihr gegangen. Das hat der Madame wohl nicht gepasst. Und dann kriege ich so ein Gutachten geschrieben. Ich habe die abgelehnt. Ich habe gesagt, ich werde auch zukünftig, ja, ich bräuchte Psychotherapie durch den Unfall und so weiter. Das, ich brauche gar nichts. Das Einzige, was ich brauche, ist eine vernünftige Arbeit, Erfolgserlebnisse und Kohle. Das ist alles, was ich brauche. Eben meinten Sie noch, die Schrauben wären zu lang. Da müsste man noch diesen Ärztefehler korrigieren können. Das wird jetzt behoben. Ich bin ja, ich habe ja freie Arztwahl. Ich bin seit 2,5 Monaten in einer Wiesbadener Klinik, in der Asklepios-Klinik Paulinenstift und werde dort von dem leitenden Oberarzt, der sich auf das Morbus-Sudeck-Schmerzsyndrom spezialisiert hat und für Fußchirurgie auch spezialisiert ist, werde von dem dort behandelt. Bin auch direkt nach dem Vorfall dorthin gefahren und habe davon berichtet, was mir eben mit der BG und dem Dr. Leutl passiert ist. Der hat mir das erstmal nicht geglaubt. Das ist der Dr. Tannert, leitender Ich kann Oberarzt. Ihnen jetzt noch einen empfehlen. Es gibt einen Orthopäden in Frankfurt, der auch gegen das kriminelle System kämpft. Ja. Der heißt Dr. Janus Pohmer. Telefon 069 069 28 28 54 54 22. 22. Und der kann Ihnen wahrscheinlich alles sagen, was bei Ihnen vernünftig anzuwenden ist. Ja, super. Nee, ja, genau. Ich sagte zum Beispiel auch, ich bin so also ungebremst in einen Baum. Das Auto meines Vaters ist total schaden und das war ein Mercedes-Kombi-T-Modell mit einer sehr langen Schnauze. Und die Polizistin sagte, sie können froh sein, dass sie lebend rausgekommen sind. Als wir das Auto gesehen haben, sind wir nicht davon ausgegangen, dass hier noch jemand lebend rauskommt. Und jetzt soll ich angeblich nichts am Halswirbel und nichts am Brustwirbel haben, obwohl ich starke Prellungen hatte und dass jeder beim leichten Auffahrunfall schon ein Halsschleudertrauma hat, ja. Und ich sage, ich habe Schmerzen, nee, da wäre nichts. Das würde Es ich mir gibt einen einbilden. Fall, von einem Claudius Palm, Ja. der hat ein Schädelhirntrauma erlitten und wurde dann in die Psychiatrie verbracht, wurde dann so weit mit Chemikalien zugerichtet, bis er auch mal in irgendeinem Moment angeblich aggressiv geworden sei, seitdem in der Forensik und zum Teil auch 3 Monate lang ununterbrochen gefesselt. Weil er ein Schädelhirntrauma hat und falsch behandelt wird. Also man verdient mehr an den Leuten, wenn man sie misshandelt, anstatt behandelt. Wohin soll das noch führen? Der Fall ist auf der Webseite kriminalstadt.de aufgeführt. Moment, das schreibe ich mit Kriminal. Kriminal? Start. Das habe ich gestern auch gesehen, Kriminalstaat. Da sind einige Videos auch zu sehen auf YouTube. Kriminalstaat.de, ja. Ja. Ja. Darum könnten Sie sich mal die Fälle ansehen. Es gibt vielleicht auch Leute in Ihrem Umfeld, die mal mit Ihnen zusammenarbeiten würden, aber wichtig ist, dass Sie nicht allzu viel über Scientology reden, weil das abschreckend ist. Man darf ja so vieles praktizieren oder glauben, aber es gibt noch zu viel Leute, die da Abschreckung vorhaben. Mit Scientology gar nichts zu tun. Das ist der Bernd Conradi ist halt ein sehr guter Freund von mir. Wir reden auch nicht darüber. Ja. Aber in Bezug auf das, was mir jetzt widerfahren ist, hat er mir natürlich davon erzählt, Tod statt Hilfe. Und mir ist das Ja. Wort nicht mehr eingefallen. Und ich habe ganz klipp und klar zu dieser Frau Seifert, zu dieser Psychologin gesagt, Psychiatrie ist Mord. Es ist sehr ähnlich, ne? Also Psychiatrie war in den letzten Jahrhunderten eigentlich nur eine Praktik der Foltermethode, der Experimentiermethode, des Genozids und des Abtötens erbfehlerhafter Geburten und Kinder. Ja. Man hat Kinder in grauen Bussen abgeholt. Ab und zu war auch der Auspuff nach innen gebaut. Und dann hat man natürlich davon Hunderte oder Tausende zu Tode vergast in den grauen Bussen. Oh Gott, nee. Oder, und anders wie natürlich. Da gab es Ärzte, sogenannte Ärzte. Dann gab es ein Medikament. Und man hat das so gehandhabt, es gab ein Gutachten. Wenn man ein Pluszeichen gemacht hat, hieß das, das Kind soll sterben. Wenn man ein Minuszeichen gemacht hat, man wolle dem Kind helfen. Und bei ihnen hat man eben wahrscheinlich sich was Ähnliches ausgedacht, wie wenn man ein Pluszeichen macht, weil sie wahrscheinlich sonst zu viel kosten könnten. Aber es ist schon frech, was man damals gemacht hat, macht man heute immer noch. Bloß man macht es nicht mehr so offen. Aber die Praktiken und die Mittel sind ähnlich. Es ist, man kann ja nachlesen, auf diesen sogenannten Medikamenten üblicherweise niemals eine Äußerung zu finden, wie zum Beispiel hilft, bessert, stärkt oder unterstützt, sondern es werden ausschließlich nur negative Resultate aufgeführt, wie zum Beispiel Herzrasen. Ja, Nebenwirkung, genau, die Nebenwirkung. Es sind aber meiner Vermutung nach niemals Nebenwirkung, denn wenn die Hauptwirkung verschwiegen wird, dass sich irgendwas bessert und es steht nur, wird angewendet bei, dann heißt das, man hat einen Fall und man will in der Situation den Menschen irgendwie so oder so missbrauchen oder zugrunde kriegen, dann wird es angewendet bei. Denn es hilft ja nicht, es bessert nicht und es stärkt nicht und es unterstützt nicht. Wie kann ich mich denn jetzt schützen, beziehungsweise wie kann ich denn, ich bin so gut wie allein leben, ich habe nur noch meinen Vater. Ich muss ja Angst haben, dass der mich irgendwann mal, ich weiß nicht, man kriegt irgendwas übergestülpt. Ich will eigentlich im System gar nicht in Erscheinung treten. Ich möchte mein Geld dafür. Ich hatte einen Unfall. Ich kann für den Unfall nichts. Ich habe den Unfall nicht verschuldet. Ja, ich habe weder Alkohol getrunken, noch habe ich sonst irgendwelche Rauschmittel in mir gehabt, sondern ich habe diesen Unfall verursacht, völlig ohne irgendeinen Anteil dabei zu haben. Gib Ihnen noch eine Adresse dafür. Ich habe das Leid, ja. Ich habe das kaputte Fahrzeug. Ich habe kein Einkommen. Ich war selbstständig. Mein Hund saß im Auto, der musste operiert werden in der Hofheimer Tierklinik für 5.000 Euro. Die hatte einen doppelten Beckenbruch. 03379. 03379. 207. 207. 223. 223. Fragen Sie mal die Frau Grottke ein paar kurzen Abschnitten, was Sie da machen können. Die kennt sich mit solchen Dingen ein bisschen aus. Frau Grottke? Ines Grottke, Patientenschutzverband oder sowas in der Art. Patientenschutzverband. Dann habe ich noch eine Frage, den Paragraph 278 StGB. Wo soll ich mich da hinwenden? Das war irgend so ein Amt? Nein. Also erstens, Straftaten gibt es drei Stellen. Das ist das Strafgericht und die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Alle drei müssen Strafanträge annehmen. Die machen doch gar nichts. Die lachen sich doch noch kaputt. Die Polizei, die sind doch die schlimmsten Verbrecher. Darüber hinaus können Sie sich an das Landesgesundheitsamt wenden und sollten natürlich darlegen, dass das so von dieser sogenannten Frau Seifert oder wer auch immer erfunden ist. Mhm. Und Sie hätten ja nichts anderes als eben eine vielleicht fehlerhafte Operation hinter sich. Ich bin gefragt worden, was ich beruflich mache. Da habe ich gesagt, dass ich die letzten 8 Jahre meine Mutter gepflegt habe, aber dass ich den Job, den ich gelernt habe, und zwar beim Anwalt, dass ich den nicht nochmal machen würde. Dass ich glaube, am Theater besser aufgehoben wäre. Und jetzt steht drin, dass ich philosophieren würde und lauter solche Sachen. Ja, man lebt ja auch durch die Psychiatrie, lebt ja nicht wahrscheinlich nicht von den kranken Menschen, sondern von den gesunden Menschen. Sonst würde man diese DSM ja gar nicht so geschrieben haben. Es steht in der DSM ja nicht drin, dass krank ist, wer beispielsweise eine Erbkrankheit hat, irgendwelche gewissen Syndrome, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, sondern in der DSM steht hauptsächlich nach meiner Kenntnis eine Charaktereigenschaft drin, die dann so oder so nochmal unterteilt ist. Ich habe die ganze DSM hier, ich habe da sehr viele drüber gelesen und kann da im Moment nicht viel zu sagen, aber es ist natürlich ein Geschäft, das nicht mit dem Ziel der Gesundung im Zusammenhang steht. Man verdient nicht an den gesunden Menschen, sondern an den kranken Menschen. Mhm. Sie müssten sich mal die Interviews auf kriminalstadt.de anhören. Ja. Ganz besonders das allerletzte. Ja, okay. Noch einmal kurz der Orthopäde, Dr. Janus, hab den Nachnamen jetzt nicht. Janus? Pomer, P-O-M-E-R. Pomer? Ja. Dr. Janus Pomer. Er hat auch schon einige korrupte Dinge im Leben bewältigen müssen. Was kann ich denn gegen diesen Dr. Leutelt tun? Also ich würde den am liebsten, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich würde am liebsten hinfahren, ich würde den am liebsten abschmieren. Ja, gucken Sie, wer noch im Internet sich äußert und versuchen Sie, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Sie hatten doch da im Internet geguckt, wer da alles sich über ihn äußert. Ja, das sind alles Leute, die mit irgendwelchen Nicknamen auftreten. Vielleicht kann man die aber über den Nicknamen anschreiben. Habe ich schon geguckt. Ich kann höchstens jetzt noch mal was reinsetzen, was mir widerfahren ist und kann einen Aufruf machen. Sie dürfen ja meine Telefonnummer reinsetzen. Das kann ich auch machen. Ja, dass ich einen Link mache. Ich kann es auch in Facebook machen, einen Link zu dieser Telefonnummer jetzt. Ja, klar. Ja. Betroffene sollen sich melden. Ich meine, das darf man ja. Das ist ja nicht verboten. Wenn jemand einen Zeugen sucht, darf er das ja auch öffentlich schreiben. Und wenn ich jemanden suche, der mit dem Arzt schlechte Erfahrungen gemacht hat, kann der ja... Gucken Sie mal auf Sanego. Ja. Sanego und dann geben Sie mal den Namen des Arztes da ein, des sogenannten Arztes da ein. Sanego? Ja, es ist ein Portal, wo auch Leute sich äußern über Erfahrungen und Erfahrungsberichte schreiben. Kenne ich ja, Sanego. Sanego, okay, werde ich tun. Also jetzt habe ich es einfach nur so übers Internet gefunden, indem ich den Namen eingegeben habe und war doch sehr erstaunt, wie viele Menschen mit dem aneinander gerasselt sind, beziehungsweise öffentlich aufrufen, hallo, Hilfe, wer hat auch ähnliche Erfahrungen gemacht? Mein Mann hat doch nur das und das und wurde austherapiert und als gesund befunden. Ein Mahnbescheid unterbricht die Verjährung. Sie haben ja Ansprüche gegen diesen Mann. Gegen den Mann nicht, gegen die BG. Gegen denjenigen, der ein falsches Gutachten schreibt. Als Schmerzensgeld? Alle Schäden, die aus der Falschheit des Gutachtens hervorgehen. Das ja, aber was habe ich denn für Schäden? Was soll ich denn sagen? Ja, fehlendes Einkommen. Schmerzensgeld? Nein, fehlendes Einkommen. Wenn Sie dadurch einen Beruf nicht bekommen haben oder das Geld zum Beispiel, das Ihnen zugestanden hat, als Vorzahlung. Ja. Sie brauchen das bloß nachrechnen. Das Geld, das Ihnen dadurch fehlt. Vorbeigetreten. VDK sagt Ihnen was? Der VDK sagt Ihnen etwas. VDK. Das ist der Verein Deutscher Kriegsgräber. Die helfen Menschen auch in solchen Situationen und die stellen Anwälte. Das hat keinen Rechtsschutz. Aber ich werde jetzt von dem VDK einen Anwalt bekommen, der sich mit diesen Sozialsachen auskennt. Und dann werde ich ihn fragen, ob er mich in dieser Sache auch vertritt. Ich möchte natürlich mein Geld. Sie können sich, wie weit sind Sie von Koblenz weg? 100 Kilometer. Gib Ihnen eine Telefonnummer von einem Anwalt dort. Von wo? Von Koblenz? Also ich habe nach Koblenz 100 Kilometer, das ist zu weit. Man braucht da nicht immer hinfahren. Von Wiesbaden. Ja, sagen wir mal. Es gibt in Deutschland nur wenige Anwälte, die für sowas in Frage kommen sind. Ja. Lutz Schäfer in Riegenroth. Lutz Schäfer? In Riegenroth, genau. Riegen mit IE? Riegenroth. Ja. Findet man im Internet 06766. Ja. 960056. 0676 960056. Ja. Lutz Schäfer, Riegenroth. Okay. Gut. Vorwahl ist 06766. Achso, 06766, gut. Und dann 960056. Ja. Ja, also ich finde das alles, wo soll denn das noch hinführen? Wo soll das noch hinführen, was die da mit Menschen machen? Ja, ich nehme an, die können am Markt nur bestehen, wenn sie genauso kriminell sind wie die Konkurrenz. Und man überwindet die Hemmschwelle jedes Mal von Zeit zu Zeit wieder etwas heftiger. Und dafür werden Menschen benutzt und dann können die vielleicht am Ende so hingehen können und sagen, das ist ein Bekloppter, gucken Sie, wir haben es attestiert. Das war und dann doch hätten sie die Polizei auf den Hals, die das holen mich ab und dann lande ich in eine Psychiatrie, obwohl ich gar nichts habe. Das war doch früher unter Kaiserszeiten und unter Hitlerszeiten alles noch viel schlimmer. Da wurden die Menschen eisenbahnwaggonweise und millionenfach auf so einem Scheiterhaufen verbrannt, später in den Gaskammern. Und jetzt hat sich vieles gebessert, jetzt sind noch einzelne Überbleibsel vorhanden, die müssen auch noch kaputt gemacht werden. Früher war es schlimmer. Machen Sie einen Verein mit den Leuten, die im Internet da sich äußern Und machen Sie eine Webseite. Vielleicht können Sie eine Aufnahmegebühr nehmen. Vereinsaufnahmegebühr. Und wenn der Mann so berühmt ist, dann können Sie an jedem Menschen diese vielleicht 9 Euro Aufnahmegebühr nehmen. Und dann haben Sie das Geld schon wieder zusammen, was er Ihnen schuldet. Nee, das mache ich nicht. So was mache ich nicht. Ich bin total sozial eingestellt. Ich habe jahrelang Altenpflege gemacht. Ich bin ehrenamtlich im Tierheim. Ich habe einige Tiere aus dem Tierheim gerettet, die bei mir einen Lebensabend verbringen dürfen. Ich bin nicht geldgeil Es oder so. ist Ich ja möchte auch, einfach nur das, was mir zusteht. es geht ja nicht darum, geldgierig zu sein, sondern um das, was man leistet, wieder finanzieren zu können. So eine Webseite kostet ja auch ein bisschen Geld und die Zeit. Ja. Das ist ja der Sinn darin. Lederflicken kann, ich würde ihn viel lieber anders ans Leder flicken. Ich würde ihn viel lieber, ich weiß nicht, wenn ich wüsste, ob es irgendwelche Paragraphen gäbe, wo ich ihn mit dran kriege, mit Schmerzensgeld oder wie auch immer, und dass man ihn halt seinen Namen komplett durch den Dreck zieht. Ja, dass er, ich habe Kontakte zur Bildzeitung, mein Unfall war in der Bildzeitung gewesen. Weiß nicht, inwieweit ich das. Ist nicht so einfach. Mit Zeitungen ist nichts Einfaches. Nein, was anderes. Schicken Sie mir eine E-Mail-Adresse und ich kann Sie unter 1700 Leuten bekannt machen. Nochmal, ich soll Ihnen was? Seine E-Mail-Adresse? Nein, Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Und dann kann ich den Fall rund senden. Und man kann sich bei Ihnen melden. Leute aus Frankfurt mit ähnlichen Problemen. Sehr gut. Ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse, ja? Schicken Sie mir eine E-Mail, ist besser. Dann sagen Sie mir. udo-pohlmann@t-online.de steht auch auf der Webseite. Udo-Pohlmann mit H. Ja. udo-pohlmann@t-online.de. Uhallmann. Ja. Habe ich. Gut. Okay, Haben Sie verbleiben. irgendwelche Erfahrungen mit der Psychiatrie? Haben Sie Erfahrungen mit der Psychiatrie? Nein. Nee, ich habe überhaupt keine. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe eine Lehre gemacht. Ich bin in guten Verhältnissen aufgewachsen. Ich habe weder Kindesmissbrauch erlitten noch mangelnde Liebe. Ja, alles, was man diesen Borderlinern so nachsagt. Trifft alles nicht zu. Ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Meine Großeltern eine Bäckerei, mein Vater ist Drucker, meine Mutter hat sich um Haus und Garten gekümmert. Wir haben Tiere. Ich habe eine Lehre beim Anwalt gemacht. Ich habe gearbeitet. Ich habe ein paar Nebenjobs. Ich habe ein paar nette Freunde. Ich meine was anderes. Leute, die Sie kennen, die mit der Psychiatrie Kontakt hatten oder haben, von denen Sie eben sprachen. Ich kenne niemanden, der mit der Psychiatrie Kontakt hat. Aber der solche Stoffe nimmt. Im weiten Bekanntenkreis kenne ich Leute, die manisch-depressiv sind, die das auch freiwillig nehmen wollen, denen ich gesagt habe, nehmt das nicht, das ist nicht gut, das schadet euch, ihr werdet nur noch tiefer sinken, ihr werdet nur noch schlechter euch fühlen, das ist eine Spirale, die wollten davon nichts hören, die sind damit zufrieden, die nehmen Cipralex und Zoloft und der ganze Scheiß hoch und runter. Ich bin auch nicht dafür da, die zu bekehren. Ich nehme es nicht. Ich habe es geäußert. Wenn die es weiternehmen wollen, sollen die es nehmen. Also so gut bin ich jetzt nur auch nicht mit denen befreundet. Sie meinten Zyprexa. Nein, ich meinte Cipralex. Ja? Guck an. Kenne ich gar nicht. Das ist neu, das ist relativ teuer und das. Haben Sie von irgendwelchen solchen Präparaten Beipackzettel, die Sie mir vielleicht in Ablichtung zusenden können? Nee, aber die Beipackzettel kann man im Internet auch lesen. Cipralex mit C. Mhm. Ja, manchmal sind es ja noch ältere Sachen, wo draufsteht, jeder 3000. Stirbt oder sowas in der Art, ne? Weiß ich nicht, ich habe so einen Beipackzettel noch nie gelesen, weil ich sowas noch nie genommen habe. Und ich kenne auch niemanden, der mir das jemals in meinem Leben verschrieben hätte. Hätte es mir irgendjemand verschrieben, hätte ich sowieso nicht genommen. Das kam nie in Frage. Ich habe ein, zwei Mal im Jahr eine Nierenbeckenentzündung und das ist es. Ja, ich bin eigentlich ein gesunder Mensch. Ich fresse kein Schweinefleisch, ich bin Vegetarier, ich bin eigentlich durchgehend gesund, ja. Ich habe jetzt den Unfall gehabt mit einem Problem, einem Fuß, mit einem Knochenbruch, mit einem gesplitterten Knochenbruch und komme jetzt hier in eine Spirale der Psychiatrie und der Machenschaften, ja, und versuche mich einfach nur zu wehren, ja. Wie lange ist noch diese Ausstellung in Frankfurt? Kann ich nicht genau sagen. Ich habe sie selber noch nicht besucht. Wie weit wohnen Sie da weg? Entfernt. 60 Kilometer von Frankfurt. Ja, das ist ja nicht so weit. Nee, das ist nicht so weit. Ich will die Tage auf jeden Fall leben. Haben Sie eine digitale Kamera? Ja, habe ich. Also wenn Sie da beispielsweise hunderte von Fotos machen, würde ich sie alle haben wollen. Da können Sie mit dem Herrn Conradi sprechen. Oder Der so. ist ja dort fast täglich Ach so. und verteilt auch die Glücklichsein-Hefte, Way to Happiness, für die Scientologen. Ich wollte einfach nur lediglich mal hingehen, um mich mal ein bisschen zu informieren. Ja, ist ja wichtig, man sieht dort wahrscheinlich auch die etwas mittelalterlichen Instrumente, die man benutzt hat. Und davon hätte ich gerne Bildmaterial. Ja. Käfige, Ketten. Fragen Sie ihn doch, der ist da bestimmt bereit, weil der ist Ja. auch so, der arbeitet ja nicht mehr in dem Sinne, der ist ja schon ein bisschen älter und der hat sicher die Zeit dazu und auch das technische Equipment. Ich habe zwar ein Foto, aber bin da jetzt nicht so versiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht genau, wann und ob ich hinfahren werde. Also wenn ich hinfahre, kann ich das zusätzlich machen, aber richten Sie doch diese Bitte nochmal an den Bernd Conradi. Ja. Dann rufe ich ihn gleich mal an. Können ja sagen, dass Sie mit mir gesprochen haben. Den Namen, ne? Bitte? Ihren Namen noch brauche ich? Mein Name Sandra Lang. Lang. Sandra Lang. Ja, wir haben gerade miteinander gesprochen und dann sagt er wieder, ich soll drüber lachen, ja, ich soll lachen, ich soll einfach rausgehen und soll lachen und wenn ich irgendeinem von der BG begegne, soll ich einfach schallend lachen, dass die merken, dass ich sie gar nicht für voll nehme, sage ich trotzdem, wenn ich ärgere mich darüber, es steht in meinen Papieren, ja, es wird in der ganzen Welt rumgeschickt, ja, von Arzt zu Arzt und jeder kriegt es und die Krankenkasse kriegt es und ich ärgere mich doch darüber. Er sagt, es stört aber nicht. Du darfst dir das nicht so zu Herzen nehmen. Aber es stört mich trotzdem. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Wie sind Sie denn zu erreichen über Telefon? 0174 0174. 2461 Ja. 358. 0174 2461 Ja. Festnetz auch? Ja, bin selten zu Hause. 06126 06126 513 513 55. 55. Ja, dann will ich den gleich mal anrufen, den Mann, den Herrn Conradi. Ja, jetzt ist er auf jeden Fall zu Hause. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Tschüss. Dann Dankeschön.